Das ist vietnamesisch, oder nicht? Deshalb haben Sie ihn auch gefragt, ob er gedient hat. Ja. Natürlich war es vietnamesisch. Mat Trang Da Dai Quamagui. Was heißt das? Das heißt, der Mond ist voller Dämonen. Auch diesmal saß Ergen auf der Bank und rauchte, als ich abends zum Ufer hinunterging. Auf dem schiefergrauen Wasser fuhr kein einziges Boot. Vom Westen her schoben sich schwere Gewitterwolken über den Himmel. Ergen sah mich an. Die Botschaft war für Sie bestimmt, sagte er. Selbstverständlich war sie das. Er hat gewusst, dass Sie in Vietnam waren. Mehr noch, er hat gewusst, dass Sie die Sprache beherrschen. Irgendetwas hat das gewusst. In etwa einer Meile Entfernung schlug ein Blitz auf dem Wasser ein und verwandelte die Fische in der Nähe der Oberfläche in Möwenfutter. Der Regen würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Hügel am anderen Ende vom Dark Score Lake waren bereits hinter dem dunklen Schleier verschwunden, der auch uns bald einhüllen würde. Vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Irgendetwas auf der anderen Seite ihrer Barriere warnt uns, keine Spielchen zu treiben. Er schüttelte den Kopf, ohne den Blick von der nahenden Regenfront zu nehmen. Ganz und gar nicht. Wir sind kurz vor dem Durchbruch, das spüre ich, das weiß ich. Nun wandte er sich mir zu. »William, bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Ich brauche Ihre Fähigkeiten dringender als je zuvor. Wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehen will, benötige ich nicht nur die Fotos und die Transkripte, sondern auch Ihre Beobachtungsnotizen. Außerdem sind Sie Zeuge.« Ich war nicht nur Zeuge. Gaskill oder das, was in Gaskill gefahren war, hatte ausdrücklich mich gemeint, nicht Ergen. Der Privatgelehrte wusste, dass er sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen hatte, doch entweder wollte er nicht aufhören oder konnte es nicht, was letzten Endes ja auf dasselbe hinauslief. Ich dagegen hätte aufhören können, weshalb es umso dümmer von mir war, weiterzumachen. Inzwischen war allerdings etwas mit mir passiert. Ich war schließlich doch richtig neugierig geworden, ein ebenso willkommenes wie unheimliches Gefühl, und Gefühle waren bei mir Mangelware. Wenn man einen Mann ohne Beine sieht, der vor Schmerz schreit, während ihm das Gesicht herabläuft, wenn man seine Zähne auf seinem Hemd sieht wie eine barbarische Halskette und weiß, dass es ihn an genau dem Ort erwischt hat, wo man nur Sekunden zuvor selbst gestanden hat, dann betäubt das die Gefühle wie ein Schlag mit einem Holzscheit ein Kaninchen, so dass es flach auf dem Boden liegt und schwer atmet und ins Nichts starrt. Und wenn diese Gefühle dann zurückkehren, kehrt damit auch der Verdacht zurück, dass man seine Menschlichkeit doch nicht so vollständig verloren hat wie gedacht. Ich bleibe. Danke, William. Er legte mir die Hand auf die Schulter und drückte sie. Vielen Dank. Gleich darauf fing es an zu regnen und zu stürmen, und die Hagelkörner waren wie Bienenstiche. Er kehrte in das große Haus zurück und ich in das kleine. Der Hagel prasselte gegen die Fenster, der Wind drückte dagegen. In jener Nacht träumte ich von einem hohlen Mond voller Dämonen, die sich gegenseitig bei lebendigem Leib auffraßen wie die Schlange Ouroboros. Und unter dem hohlen Mond sah ich das rote Haus und die grüne Tür.